schon seit längerer Zeit zu diesem Thema forscht. Ja, alles Weitere, denke ich mal, so selbst erzählen. Vielen Dank, dass ich darüber reden kann. Der Anlass, sich mit diesem Thema zu befassen, war einfach ein Paradoxon, das darin bestand, dass es unzweifelhaft kaum eine Epoche der deutschen Geschichte gibt, über die so viel gearbeitet und geschrieben wurde wie über die des Dritten Reiches. Unzweifelhaft ist auch der bemerkenswerte Stand der widerstandsgeschichtlichen Forschung. Im Kontrast dazu hat allerdings der Widerstand, der bis 1933 legal in der Freien Arbeiterunion Deutschlands, kurz FAUD, beziehungsweise der Föderation der kommunistischen Anarchisten Deutschlands, FKAD, zusammengeschlossenen Anarchosyndikalisten und Anarchisten unter Historikern nur mühsam eine Stimme gefunden. Während in der Bundesrepublik beispielsweise jene Assoziation von anarchistisch mit terroristisch, Dolch, Bombe und Lunte, Mord und Verbrechen für lange Zeit dazu führte, dass nur wenige Vertreter der akademischen Forschung sich diesem Gegenstand zuwandten, waren Anarchisten, Rätekommunisten und Trotzkisten in der DDR ohnehin als Renegaten und Abweichler gebrandmarkt. Die Erschließung von Quellenmaterial, das zuvor in den Archiven lagerte, auch zugänglich war, war im Prinzip für einige Beiträge zu dieser Tagung, die wir dann aufgrund dieser Einschätzung 1997 machten, von Relevanz. Im Mai 1997 trafen sich in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin 10 ausgewiesene Fachleute zu diesem Thema, um über die Geschichte der anarchistischen Opposition gegen die verschiedenen Ausformungen des europäischen Faschismus zu reden. Nun wäre es schön gewesen, ich hätte praktisch den Ertrag dieses Workshops, einen Tagungsband, heute hier, er ist bereits gedruckt, aber er liegt noch in der Binderei, der unter dem Titel Anarchisten gegen Hitler quasi einen Querschnitt des europäischen Widerstandes gegen die verschiedenen Ausformungen des Faschismus beinhaltet. Ich bringe ganz kurz einige Bemerkungen zu den einzelnen Beiträgen, um dann auf das deutsche Thema ein bisschen näher einzugehen. Der erste Aufsatz von Hartmut Rübner befasst sich mit der Analyse des Nationalsozialismus durch die Freie Arbeiterunion Deutschlands. Man muss wissen, dass zu diesem Zeitpunkt die Freie Arbeiterunion nur 4.307 Mitglieder umfasste, von denen 60-80% arbeitslos waren. Und somit dominierten innerhalb der FAUD die Deutungen einiger Intellektueller, die sich teilweise mit den Beobachtungen sozialdemokratischer und kommunistischer Observanten überschnitten, aber in zentralen Bereichen auch davon abwichen. Und, was viel wichtiger ist, eigenständige Erklärungselemente entwickelten. Rudolf Rocker beispielsweise bestätigte zwar den Konnex zwischen der kapitalistischen Produktionsweise und der Genese des Faschismus, betonte aber zugleich das Gewicht des Nationalsozialismus als eigenständiger politischer Faktor in der Weimarer Republik. Er meinte, dass schon das Programm der NSDAP von 1920 die Ambivalenz der prokapitalistischen Einstellung des deutschen Faschismus verdeutlichte, dass ständestaatliche Elemente, der Ruf nach der Brechung der Zinsknechtschaft und nach der Schließung der Warenhäuser letztendlich aber nur als Camouflage dienten und die nationalsozialistische Propaganda es auch verstanden habe, sich gerade auch dem Mittelstand und dem Bürgertum mit spezifischen Versprechungen anzudienen. Einer der wichtigsten Theoretiker und Analytiker der Anarchosyndikalisten war Gerhard Wartenberg, und dessen Arbeiten, ich komme dann noch mal ganz kurz darauf zurück, spiegeln vielleicht den vitalsten Beitrag von Anarchisten in der Analyse des Nationalsozialismus. Und Wartenberg war es, der vor einer passiven Haltung der gespaltenen Arbeiterbewegung warnte und den Führerkult innerhalb der KPD geißelte, während er die SPD als potenziellen Bündnispartner der FVD im Kampf gegen den Nationalsozialismus agieren sah. Der zweite Beitrag befasst sich dann mit der Selbstbehauptung und dem Widerstand deutscher Anarchisten und Anarchosyndikalisten, dazu aber dann abschließend. Der dritte Beitrag, auch wieder Organisation, also einer nationalstaatlichen Perspektive gewidmet, stammt von Dave Barry aus England, der den Blick nach Frankreich lenkt. Und er analysiert zunächst die weißen Flecken in der Historiografie, wobei er im Vergleich die Forschungslage in Frankreich noch dürftiger scheint als in Deutschland. Attentatismus und Kollaboration sind dabei Schlagworte, die in der neueren Forschung eine zentralere Rolle einnehmen als der Widerstand des Marquis, wobei die Verdrängungsmechanismen lange Zeit überdauern konnten und die restriktive Handhabung der Freigabe von Quellen nach wie vor ein Problem in Frankreich darstellt. Und diese Zwiespältigkeit der Einschätzung von Kollaboration und Widerstand betrifft auch die französischen Anarchisten. Und die französischen Aktivisten der 30er Jahre hatten beispielsweise eine kohärente Klassenanalyse entwickelt, die sie dazu befähigte, ein klares Bild der Situation zu gewinnen, aber nur wenige Anarchisten finden sich, und dies im bemerkenswerten Gegensatz zu Deutschland, in den Reihen des Widerstandes, während andere französische Anarchisten gar zu treuen Gefolgsleuten der Machthaber, namentlich der Fichy-Franzosen, wurden. Es gibt dann noch einen vierten Beitrag, der sich ganz dezidiert der italienischen Situation zuwendet, und zwar von 1922 an. Der ist dann von einem ägyptisch-stämmigen Amerikaner, der in Frankreich lebt, verfasst worden. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere, er moderiert diese Forschungsliste Research Anarchisme. Es gibt dann drei weitere Beiträge, deren Klammer quasi gebildet wird durch den Spanischen Bürgerkrieg. Der erste stammt von Gerd Rainer Horn, ein Deutscher, der mittlerweile in England lebt. Er beschreibt den Alltag in der Etappe, das heißt die Lebens- und Arbeitsbedingungen der ausländischen Kombattanten in Barcelona 1936-37. Sein Beitrag basiert vor allem auf den Briefen, die das Ehepaar Louis und Charles Orr in die Heimat geschickt haben. Und hierbei entwarfen der 29 Jahre alte Ökonom und seine etwas jüngere Frau ein Bild des Alltags in der katalanischen Metropole, das anfangs von einer allgemeinen revolutionären Euphorie geprägt ist, dann aber gewissen Frustrationserscheinungen Platz macht. Die beide sind privilegierte amerikanische Mitarbeiter der Übersetzungsabteilung im Propagandaapparat der PUM, einer linkskommunistischen Partei. Die vermerken Sprachprobleme, den Tagesablauf und die Qualität der Verpflegung ebenso wie Konflikte unter den verschiedenen nationalen Gruppen im revolutionären Mekka Barcelona. Allgemein kommt Rainer Horn zu der Auffassung, dass die Ausländer in Spanien während des Bürgerkrieges, die in der Etappe waren, also nicht an der Front kämpften, eine relativ geringe Bereitschaft zur Beschäftigung mit der katalanischen Kultur an den Tag legten. Während er aber zugleich sagt, es wäre falsch, sie lediglich als Revolutionstouristen zu betrachten, wobei es darunter auch den einen oder anderen gab. Dieter Nelles referiert dann über das Thema der internationalen Transportarbeiterföderation und stellt hier in Sonderheit Edo Finnen, den Generalsekretär der ITF, in den Mittelpunkt, der während des in der zweiten Hälfte der 30er Jahre versucht hatte, jenseits von dogmatischen Parolen den Widerstand gegen die Diktaturen in Europa auf eine breitere Grundlage innerhalb der Arbeiterbewegung zu stellen und daher mit politisch so unterschiedlich motivierten Linken wie den Anarchosyndikalisten Helmut Rüdiger, dem Nelsonianer oder besser bekannt als ein Mitglied des sogenannten Internationalen Sozialistischen Kampfbundes Willy Eichler und dem Kommunisten Willy Münzenberg. Und die in der Internationalen Transportarbeiterföderation organisierten Seeleute, Eisenbahner und Transportarbeiter agierten als Mitglieder einer integralen europäischen antifaschistischen Bewegung und er exemplifiziert diese Hypothese anhand der verschiedenen Aktionen, die die ITF während des spanischen Bürgerkrieges koordinierte. Sabotageakte und das Ausspionieren von Waffenlieferungen an die Gegner der Republik zeitigten nachweisbare Erfolge und die syndikalistische Tradition unter den Matrosen könnte als Anhaltspunkt dafür dienen, dass der geforderte Rückgriff auf die Sozialgeschichte Fortschritte für die Widerstandshistoriografie mit sich bringt. Im dritten Teil dieses Komplexes analysierte dann Rainer Tostdorf die Rolle spanischer Anarchisten innerhalb der französischen Résistance. Es gibt dann einen, wenn man so will, dritten Komplex in dem Buch, der exemplarischen Biografien gewidmet ist. Er beginnt mit einer Arbeit über den Delmenhorst-Verhafter Anarchosyndikalisten Willy Schröers, wo ich zu jetzt nichts weiter was sagen will, setzt sich fort über die Beschreibung des Lebensweges des deutschen Rätekommunisten Jan Appel, der bereits 1926 in das Exil in die Niederlande ging und auch nach dem Zweiten Weltkrieg in seinem Gastland blieb. Jan Appel war der Weggefährte Franz Jungs, der 1919 an der legendären Entführung eines Fischdampfers nach Leningrad beteiligt gewesen war, um als Delegierte der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands am Zweiten Weltkongress der Komintern teilzunehmen. Und dieser Jan Appel flüchtete schon zu Zeiten der Weimarer Republik nach Holland und während der deutschen Okkupation dürfte es sich bei ihm um einen der wenigen deutschen Illegalen gehandelt haben, die es fertigbrachten, Staatsangehörige seines Exillandes zu verstecken. Nach seiner quasi Enttarnung im Jahre 1948, erst dann wurde es bekannt, dass er bereits seit 22 Jahren illegal im Lande lebte, verwendeten sich über 20 Holländer für ihn und ermöglichten seinen Verbleib. Tanja Ümlidatsch umreißt dann faktisch eine Kollektivbiografie, den Werdegang der anarchistischen Familie Benner auf Wuppertal, und sie wählte drei verschiedene Zugänge der Annäherung an das Thema, einen ereignis- und organisationsgeschichtlichen, einen geistes- und ideologiegeschichtlichen sowie einen mentalitätsgeschichtlichen. Und die Brüder Fritz, August und Willi Bender waren in den Jahren zwischen 26 und 31 die vielleicht militanteste Kohorte in der deutschen anarchistischen Bewegung. Zwei blieben in Deutschland. Fritz Benner emigrierte, saß zusammen mit Erich Mühsam in Oranienburg, kam dann frei, ging nach Holland, dann nach Spanien, dann nach Frankreich, dann nach schließlich nach Schweden, wo er auch verstarb. In den Jahren 45 bis 47, und dies ist einer der wenigen Aufsätze, die über dieses magische Datum 1945 hinausweisen, gingen die Brüder in Deutschland unterschiedliche Wege bezüglich ihrer politischen Orientierung, wobei mit der Gründung der Bundesrepublik das Engagement in allen drei Fällen erlahmte. Diese drei Anarchisten, gewissermaßen symptomatisch für alle deutschen Anarchisten in Westdeutschland, sind als Verlierer im Wirtschaftswunderland zu charakterisieren, aber für die Zeit von 1945 bis 1949 gleichzeitig als Ferment der Demokratie. Den Reigen der biografischen Beiträge beschließt dann Knut Bergbauer, der sich mit dem auch in Magdeburg in den 20er Jahren nicht unbekannten mitteldeutschen Bandenführer Karl Plättner auseinandersetzte. Plättner, Jahrgang 1893, schloss sich vor dem Ersten Weltkrieg der Sozialdemokratie an, erfuhr aber während des Krieges und in der Revolution 1819 eine politische Radikalisierung. Während des mitteldeutschen Aufstandes von 1920 war er ähnlich wie Max Hölz Anführer einer Gruppe von Aufständischen, die den Anarchismus der Tat insofern Referenz erwies, als sie innerhalb eines Dreivierteljahres 17 Banken ausraubten. Da anarchistische Bankiers aber wohl ausschließlich in der portugiesischen Literatur eine Heimat fanden, folgten ein Prozess und die Amnestie im Jahre 1928. Mit den Büchern Der mitteldeutsche Bandenführer und Eros in Ketten über den sexuellen Notstand von Zuchthausinsassen erregte Plättner publizistisches Aufsehen und war dann bis 1937 aktiv gegen die Nationalsozialisten im Widerstand. 1937 der Verhaftung erfolgte ein Martyrium, das über Buchenwald, Majdanek, Auschwitz und Melk bis ins KZ Ebensee im Salzkammergut führte. Plättner überlebte die Befreiung nur um einige Monate und verstarb im Juni 1946 in Freilassing bei Dachau. Und trotzdem gibt es noch einen letzten Artikel, der so gar nicht in das Thema Anarchisten gegen Hitler passen möchte. Und zwar behandelt Günter Wernicke den sogenannten operativen Vorgang Abschaum, das Ministerium für Staatssicherheit und die deutschen Trotzkisten in den 50er Jahren. Die Gefahr, sich mit einem solchen Thema zu befassen, verwandelt häufig den Autor selbst in eine oder bringt ihn häufig in eine Situation, in der er selbst die stasiförmige Verwandlung des eigenen Blickes zu erliegen droht. Wir haben diesen Artikel nichtsdestoweniger aufgenommen, obgleich die Schattenwelt der trotzkistischen Verschwörer lediglich in erster Linie in den Köpfen der Beobachter existiert hatte und dass man den Eindruck gewann, dass Renegaten lediglich gesucht wurden, um die Geschlossenheit der eigenen Reihen in Staat und Partei sicherzustellen. Nichtsdestoweniger erschien uns dieser Artikel von Relevanz, da es natürlich auch um die Ausspähung von deutschen Anarchisten in der sowjetisch besetzten Zone DDR ging. Im Übrigen also auch einige Bände füllen, Und es war uns vor allem um eines zu tun, darzulegen, dass der antifaschistische Kampf deutscher Anarchisten, insofern stehen hier die Trotzkisten nur pars pro toto, zugleich auch immer antistalinistisch war. Ihr antifaschistisches Engagement 1945 setzt sich bei einigen von ihnen nahezu bruchlos fort im antistalinistischen Engagement. Zugleich soll das ein Aufruf sein, sich mit diesem Thema überhaupt näher zu befassen, über das Jahr 45 hinauszugehen und nach den Leuten zu fragen, die unter beiden Diktaturen verfolgt wurden. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass natürlich Anarchisten auch in der alten Bundesrepublik Schwierigkeiten hatten, ja in berufshemmende bis Berufsverbot ergreifende Maßnahmen hineingerieten, wenn vielleicht auch nicht in dieser Schärfe, aber auch das bedarf natürlich der Untersuchung, dass um also auch die ungeliebten Kinder in der Demokratie genauso zu illustrieren wie in der DDR. Nun einige Bemerkungen zum Thema des deutschen Widerstandes der Anarchisten gegen Hitler. Vielleicht ein kurzer Hinweis auf die Organisation, in der sich deutsche Anarchisten bevorzugt aufhielten. In der Weimarer Zeit, Ende 1919, zählte die aus der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften hervorgegangene FVD nach eigenen Angaben ca. 112.000 Mitglieder. Sozial lag der Schwerpunkt bei den Berg- und Metallindustriearbeitern, geografisch im rheinisch-westfälischen Industrierevier und in Berlin. Ende 1921 schwoll die Mitgliedschaft auf etwa 150.000 an, sodass man in der Tat von einer regionalen Massenbewegung sprechen kann. In den Folgejahren schrumpfte sie rapide. Im November 22 waren es nur noch 94.000, im Februar 25 nur noch 25.000, im Mai 1930 nur noch 9.500 und im März 1932 gab es nur noch 4.307 eingeschriebene Mitglieder. Ihrem Selbstverständnis nach war die FAU sozialrevolutionäre Klassenkampforganisation und radikale Kulturbewegung zugleich. Dieses in ihrer von Rocker bereits 1919 verbindlich gemachte Konzept gegossen in die sogenannte Prinzipienerklärung blieb das programmatische Gerüst der FAU bis zu ihrem Verbot 1933. Doch je weniger sich ihr Anspruch, eine wirtschaftliche Kampforganisation zu sein, durchsetzen ließ, je mehr sie also seit Mitte der 20er Jahre auf sich selbst verwiesen war, desto intensiver wirkte sie als Kulturbewegung und Sozialisationsagentur für ihre Militanten. Die Verschränkung mit der proletarischen Gegenkultur, beispielsweise im Rahmen der Gilde Freiheitlicher Bücherfreunde, der Gemeinschaft proletarischer Freidenker und des Reichsverbandes für Geburtenregelung und Sexualhygiene, verhinderte, dass die FAU die sektiererischen Formen anarchistischer Debattierzirkel annahm. Sie blieb bis 1933 eine kleine, in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eingreifende Organisation. Und ich glaube, dass die eigentlichen innovativen Leistungen der Anarchosyndikalisten vor allen Dingen in der Verhaltensdisposition und der Wertorientierung der Kerngruppe jener Arbeiter liegen, die gleichermaßen abgegrenzt gegen die KPD wie gegen die SPD Träger einer freiheitlichen Sozialismuskonzeption waren. Anarchisten haben schon sehr früh, nämlich seit 1922, angesichts der Entwicklung in Italien, vor den durch das Aufkommen des Faschismus heraufziehenden Gefahren gewarnt. 1929 verstärkten sie merklich ihre Propaganda und dabei ragen vor allen Dingen die sich mit politischen Folgerungen verknüpfenden Analysen Gerhard Wartenbergs heraus. Der Faschismus wurde nie ausschließlich auf seinen parteipolitischen Träger reduziert. Er galt Anarchisten immer als eine breitere soziale, politische und geistige Erscheinung, die sich institutionell, medial, personell und so weiter und so fort vergegenständlicht und agieren sahen. Die seit langem angebahnte, verdumpfende Deformation durch Autorität, die Zerstörung der Selbstständigkeit, der enge und kleingeistige Zuschnitt vieler Funktionäre der kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen fanden ebenso kritische Betrachtung. Es war mit einem Satz ihnen sehr wohl bewusst, was auf sie zukommt, wenn der Tanz des Dritten Reiches losgeht, wenn also alle Arbeiterkoalitionen von irgendeinem Hitler, Frick oder was weiß ich, aufgelöst werden, wenn die standrechtlichen Erschießungen, die Pogrome, Plünderungen und Massenverhaftungen das Recht in Deutschland darstellen. Sie wussten, dass die Nationalsozialisten im Falle der Machtübernahme den Staatsapparat zu einer rücksichtslosen Diktatur gegen alle freiheitlichen und sozialistischen Bestrebungen benutzen würden. Deshalb so ihre Forderung: Sollte eine nationalsozialistische Regierung sofort bei ihrem Entstehen mit der scharfen Waffe des Generalstreiks bekämpft werden. Das taten sie auch 1933, indem sie diesen Aufruf starteten, den Erich Mühsam noch verfasst hatte. Leider wurden sie von den anderen Gruppen der Arbeiterbewegung verlacht. Und was wollten auch 4.307 Mitglieder tun? Es fehlte natürlich in der FAU nicht an Selbstkritik angesichts des Wirkungsverlustes und des eigenen organisatorischen Abschwungs im Vergleich zum Aufstieg des Nationalsozialismus in den Jahren der Weltwirtschaftskrise. Es gab auf diese Einsicht zwei bemerkenswerte Reaktionen. Zum einen waren es die Entstehung lokaler Kampfgemeinschaften gegen Reaktionen Faschismus. Und zum Zweiten waren es die Gründung schwarzer Scharen, die allerdings über 250 Mitglieder nicht hinauskamen. Das muss ich dazu auch sagen. Aber in Sonderheit in Oberschlesien eine sehr militante, auch andere Arbeiterorganisation schützende Rolle übernahmen. Dort ging man gemeinsam zu Demonstrationen mit den schwarzen Scharen. In Berlin war es anders, da ging man getrennt, da ging das Reichsbanner, dort ging der Rote Frontkämpferbund und irgendwo kam dann auch die Berliner schwarze Schar. Da gab es nicht diese Zusammenarbeit. Aber es war eine Chance, über diese militante Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auch mehr Mitglieder zu gewinnen, die sonst nicht bereit waren, in eine Organisation der FAUD zu gehen. Und das ist namentlich in Oberschlesien gelungen, die allerdings auch eine ganz militante Tradition hatten, schon seit den sogenannten revolutionären Hundertschaften des Jahres 1923. Da gab es nämlich eine Hundertschaft, auf die der Name Schwarze Schar passte. Und aus dieser Zeit stammt diese Überlegung. Und nicht umsonst entstand die Idee und die Praxis der Schwarzen Scharen in Oberschlesien, und zwar in Ratibor. Bereits ab 1930 überlegte die FAUD, welche Maßnahmen denn zu ergreifen sind, um die Organisation trotz polizeilicher Auflösung erhalten zu können. Und damit hat sich sogar die Geschäftskommission auf ihrer Tagung im Februar 1931 das erste Mal befasst. Und die Bedingungen und Möglichkeiten der illegalen Arbeit wurden schließlich intern auf dem Ostern 1932 in Erfurt abgehaltenen 19. Kongress der letzten legalen Zusammenkunft auf Reichsebene beraten. In geheimer Sitzung hat man sich Ostern 32 für den Fall der Illegalität auf ein informationelles Netzwerk, auf Fluchtwege, illegale Grenzübertrittsmöglichkeiten verständigt. Und die Geschäftskommission sollte aus der Hauptstadt des vermuteten Terrors aus Berlin abgezogen und nach Erfurt verlagert werden. Und in der Tat vollzog sich der Übergang in illegale Strukturen nach der nationalsozialistischen Machtübernahme am 30. Januar 1933 auf der lokalen Ebene mehr oder minder reibungslos. Die Mehrzahl der Ortsgruppen löste sich präventiv selbst auf, um dem erwarteten Verbot vorzubeugen, sicherten Geld und Sachmittel für die illegale Arbeit. In Leipzig, wo die Organisation im März 1933 noch etwa 250 Mitglieder zählte, geschah das bereits um die Jahreswende 1932-33. Die waren also weiter. Es entstanden, wie auch in anderen Strömungen der Arbeiterbewegung, sogenannte Fünfergruppen. Und diese Fünfergruppen sollten untereinander nach Möglichkeiten weder Namen noch Adressen kennen. Nur der Leiter sollte als Verbindungsmann innerhalb der Gruppe wie nach oben dienen. Das blieb freilich Theorie, soweit sich die Mitglieder noch aus der legalen Organisation kannten. Und das war ja die Regel. Wirklich neue Mitglieder in der Illegalität zu gewinnen, erwies sich nahezu als unmöglich. Nur wer schon einmal dabei gewesen war, ließ sich allenfalls zu illegaler Tätigkeit überreden. Mancher sprang überhaupt ab. Der Terror tat seine Wirkung. Nun hatte sich diesen Reorganisationsbemühung, also der vorweggenommene Illegalisierung, um aber nach außen trotzdem eine legale Fassade aufrechtzuerhalten, hatte sich die stärkste Organisation, die Berliner Organisation und die dort noch residierende Geschäftskommission nur sehr schwerfällig angeschlossen. Und selbst nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar und erst recht nach den Wahlen am 5. März waren sie noch nicht aufgewacht, versuchten immer noch auf legalem Wege zu agieren. Trotz des Wissens um die Gefahren, trotz der für den Ernstfall gefassten Beschlüsse, bewegte sich in Berlin kaum etwas. Und so kam es, wie es kommen musste, aufgrund einer Denunziation, wurden am 9. März 1933 die Räume der Geschäftskommission in Berlin durchsucht. Dabei fielen der politischen Polizei das Sortimentslager des organisationseigenen ASI-Verlages, die Buchbestände der assoziierten Gilde und das Archiv der Internationalen Arbeiterassoziation und damit vor allem die Korrespondenz in die Hände. Die IAA, also die Anarchosyndikalistische Internationale, hatte bis 1933 ihren Sitz in Berlin. 10 Personen, die sich in den Geschäftsräumen befanden, wurden vorläufig festgenommen. 5 aber schon am nächsten, 2 weitere am übernächsten Tag wieder entlassen. Die Mitglieder der Geschäftskommission Reinhold Busch, Werner Henneberger, dieser stammt im Übrigen aus Magdeburg, und Max Büttner kamen in Schutzhaft. Und nach dieser Durchsuchungsaktion gelang es der Frau des verhafteten Vorsitzenden Erna Busch, die noch in den Räumen lagernde Adressenkartei in Sicherheit zu bringen. Also, die politische Polizei hat zu dieser Zeit noch ziemlich schlampert gearbeitet. In der Folge gab es in Berlin dann zahlreiche Verhaftungen, Inschutzhaftnahmen und Haussuchungen. Dabei blieben allerdings die Mitglieder der von mir erwähnten Föderation kommunistischer Anarchisten weitgehend unbehelligt. Ich habe schon gesagt, dass nach bisherigem Wissen namentlich die in der FAUD organisierten Anarchosyndikalisten auf den Fall der Illegalität politisch vorbereitet waren. Nichtsdestoweniger wurden sie von der tatsächlichen Dynamik der Ereignisse und der ungeheuren Brutalität der nationalsozialistischen Verfolgung ebenso psychologisch überrumpelt wie von der Tatsache, dass ihr Widerstand ein Widerstand ohne Volk war. Und die nach dem Reichstagsbrand anhebende Verhaftungswelle politischer Gegner, ihre Misshandlung in Prügelstätten und Konzentrationslagern, traf auch die strukturellen Träger des Anarchosyndikalismus. Dabei steht außer Frage, dass sie diese erste Welle als bekannte politische Gegner schlechthin traf und noch nicht als Anarchosyndikalisten. Und auffallend ist auch, dass sich die dann wieder entlassenen Militanten in die illegale Arbeit unverzüglich einreiten und dies oft an hervorragender Stelle. Götze, Ferdinand nannte Götze, einer der Führer des innerdeutschen anarchosyndikalistischen Widerstandes, hatte dazu erklärt, dass er infolge Gewissensnot auf eine Gegnerschaft gegen das Terrorregime nicht verzichten konnte, die persönliche Verantwortung für die Bewahrung der deutschen Kultur und der Menschenrechte verpflichtete zur Gegnerschaft gegen dieses Terrorregime. Es war keine Klassensolidarität, es war eine kulturelle Verantwortung, die man spürte. Hier kommt wieder das ins Kalkül, dass sich die FAU als eine radikale Kulturbewegung verstand, der es nicht um politische Macht ging. Und die Berufung auf allgemein menschliche Prinzipien. Das fällt auf in dieser Erklärung, die er abgegeben hat. Und trotz dieser Welle des Terrors hat man immer noch nicht daran gedacht, die Geschäftskommission aus Berlin abzuziehen. Gerhard Wartenberg, der als verantwortlicher Redakteur des Arbeiterecho, der Nachfolgezeitschrift des Syndikalist 33 und Mitglied der engeren Geschäftskommission bislang von einer Inschutzhaftnahme verschont geblieben war, führte von einem konspirativen Büro, die als Firma für Import und Export getarnt war, die Geschäfte zunächst weiter. In unzähligen Briefen informierte er die Ortsgruppen von der Berliner Situation und erfuhr illegal zu einer Sekretariatssitzung der IAA, also der Anarchosyndikalistischen Internationale, nach Amsterdam, um faktisch ein Verbindungsnetz ins Ausland zu schaffen. Wartenberg ist noch in Amsterdam. Da fliegt das illegale Berliner Büro auf und die Fahndung nach ihm wird eröffnet. Das war der Punkt, dass an eine Weiterarbeit in Berlin nicht länger zu denken war. So beschlossen die Berliner, endlich die Geschäftskommission nach Erfurt abzugeben. Etwa spätestens Anfang Mai fuhr dann der illegale Wartenberg nach Erfurt, um sich im Garten von Emil Zehner zu treffen. Er übergab die Geschäfte und man besprach die weitere Vorgehensweise. Aber die Geschäftskommission regelte die Aufgaben neu. Erfurt sollte nur noch rein verwaltende Aufgaben wahrnehmen, also Kassenführung, Betreuung der Gefangenen und Flüchtlinge, sollte somit in der Öffentlichkeit überhaupt nicht hervortreten. Parallel dazu sollte ein Komitee von 2 bis 3 Genossen gebildet werden, dass die nur für die Funktionäre der Bewegung bestimmte Zeitung weiter herausgeben sollte. Zudem hatte eben dieses Komitee den Ortsgruppen in ihrer alltäglichen widerständigen Arbeit beraten, zur Seite zu stehen. Und man erkor Kassel zum Ort dieser Informationsstelle, die dann wiederum als die eigentliche Geschäftskommission erschien. Und da waren es in Sonderheim die Kasseler Willi Paul und Fritz Schröder, die da agierten, und sie brachten auch ein Organ heraus, das sie die Internationale nannten, sowie einige illegale Nummern der Proletarischen Front sowie die Kommenden. Das waren also etwa 6 Seiten umfassende hektografierte Zeitungen, die in circa 200 Exemplaren verteilt wurden. Also nach dem Verteilen zog man sie wieder ein, um sie dem Nächsten zu geben. Man konnte sie ja schlecht archivieren. Aber so richtig ging es mit den koordinierenden Tätigkeiten der Geschäftskommission nicht voran, sodass Vor allen Dingen die jüngeren Anarcho-Syndikalisten machten Druck hinsichtlich eines stärkeren Engagements im Widerstand. Und es waren vor allem die jungen, dynamischen Leipziger, die die alten Väter aus Erfurt, die teilweise ja schon vor dem Ersten Weltkrieg bei den Anarcho-Syndikalisten waren, die sagten, also ihr macht zu wenig, wir übernehmen die Geschäftskommission, und dann gab es so einen kleinen Coup, so einen kleinen internen Staatsstreich, und man holte die Geschäftskommission von Erfurt nach Leipzig. Und die Leitung übernahm Ferdinand Götze, das Kassenwesen Richard Tiede, der Kurierdienst wurde von Hans Heinrich übernommen. Und erst zu diesem Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass die Geschäftskommission, also im September 1933, mehr oder weniger arbeitsfähig war. Und mit dem erst 27-jährigen Götze kam tatsächlich mehr Dynamik in die Illegaltätigkeit. Seine so extensive wie intensive Reisetätigkeit verband die autonom agierenden regionalen Schwerpunkte. Ein neues Verbindungsnetz wurde geknüpft. Kuriere aus allen Teilen Deutschlands liefen regelmäßig in Leipzig an. Es war, wenn man so will, eine gewisse Zentralisierung. Und die Arbeit schien auch Früchte zu tragen. Es war also an der Zeit, wieder den Kontakt aufzunehmen mit den Genossen, die sich im Ausland in der Emigration befanden. Also fuhr im Mai 1934 Götze als Vertreter für Damenunterwäsche getarnt nach Amsterdam. Und auf diesem Treffen waren also der innerdeutsche Widerstand, die Geschäftskommission, die Internationale Arbeiterassoziation und die sogenannten deutschen Anarchosyndikalisten im Ausland vertreten. Und diese Konferenz, in der man sich intensiv über die Lage im Exil und im Reich austauschte, dauerte eine Woche. Und man war sehr angetan von den Fortschritten im innerdeutschen Widerstand und rechnete mit momentan 600 Mitgliedern. Wenn ich sage 600 Mitgliedern, das ist für die Zeit April 1934 eine enorme Zahl. Es wären jeder siebente der Gesamtmitgliederzahl. Das ist eine Zahl, auf die keine kommunistische, keine sozialdemokratische, keine gewerkschaftliche Organisation verweisen kann. Ich glaube sogar, dass diese Zahl ungleich höher ist, weil die mitkämpfenden Ehefrauen, die meist den Männern den Rücken frei hielten, und auch Jugendliche und Kinder, die in der einen oder anderen Weise in die Organisation einbezogen waren, in dieser Summe keine Berücksichtigung fanden. Und auf dieser Konferenz in Amsterdam beschloss man, wieder eine theoretische Zeitung herauszugeben, der man in Wahrung der Tradition den Namen Die Internationale gab. Und diese erste Nummer dieser Zeitschrift wurde bereits im Spätsommer 1934 unter dem Tarntitel Das Deutschtum im Ausland in allen Gruppen kolportiert. Es hat den Anschein, als ob das auf Zusammenhalt und Informationsaustausch gerichtete Widerstandskonzept auf diesem Treffen seinen endgültigen Schliff erhielt. Verbindungswege wurden perfektioniert. Für große Teile des Rheinlands hatte der Duisburger Julius Nolden bereits ein Jude im Übrigen, ein Verteilernetz für die aus Holland eingeschmuggelten Schriften organisiert. Über die holländischen Orte Waals und Venlo kamen schon Anfang 1934 die ersten Nummern der in Amsterdam hergestellten direkten Aktionen sowie verschiedene Flugschriften in Rheinland-Westfalen, Südwestdeutschland und der Saar zur Verbreitung. Im Winter 1933-34 war eine Verbindung in die Tschechoslowakei geschaffen worden. Stützpunkte waren die Naturfreunde Hütte am Keilberg und Johann Pöschel in Schmiedeberg, bei denen dann auch die ankommenden Briefe beantwortet wurden. Die Übergänge in Oberwiesenthal, Bärenstein, Weipert und Hänselmühle wurden von der Chemnitzer Gruppe um Alex Bochtler betreut. Die Kolportagelinien des ankommenden Materials liefen zum einen direkt über Chemnitz nach Dresden und von dort in die östlichen Städte, zum anderen nach Leipzig und von dort über Kurier nach Berlin. Die Dresdner verfügten zudem zeitweilig über einen direkten Kanal zum Prager Parteibüro der SPD. Bayern und Württemberg versorgten sich über die Schweiz. Mannheim und Ludwigshafen über das Saargebiet. Oberschlesien über die Tschechoslowakei mit Schrifttum. Ferner hatte die Geschäftskommission über den Leipziger Ernst Butschig Kontakte zur schwedischen Schwesternorganisation in Stockholm. Und über diese Kanäle kamen in der Folgezeit eine Unmasse an Zeitungen, Zeitschriften, Flugschriften, aber auch diverse Emigrationszeitungen wie die Freie Weltbühne, die Freie Presse, das Pariser Tageblatt nach Deutschland. Doch dieses Netz war beileibe keine Einbahnstraße. Wichtige Informationen gelangten so aus Deutschland in das Ausland, wo sie häufig genug auch publizistisch verwertet wurden. Ende 1934 flüchtete Götze auf Beschluss der Organisation über Prag, Italien und Frankreich nach Spanien, wo er fortan illegal lebte. Der äußere Anlass für diese erzwungene Emigration war die polizeiliche Aufrollung der Leipziger Organisation der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, mit der ein reger Schriftenaustausch stattfand. Und die Tatsache, dass der Faden abgeschnitten war, an dem die Gestapo hätte ziehen können, verschaffte den Anarchosyndikalisten noch einmal eine Atempause. Die Ermittlungen der Gestapo stießen ins Leere. Genanntes Frau Elli hatte bereits im Februar 1934 Deutschland verlassen. Ihre Tochter Annemarie folgte ihr im Oktober 1934, übrigens die jüngste Kurierin der FVD im Alter von 8 und 9 Jahren, folgte also zusammen mit Karl Brauner, dem Freund von Nantes Schwester Irma, die sich ebenso wie ihr Bruder Waldemar 35 absetzten. Einzig blieb von der Götze-Dynastie die 60-jährige Mutter Anna. Sie blieb auch verschont, da die Verfolger ihre Rolle gering einschätzten. Und so war es ihr möglich, faktisch bis zu ihrer Verhaftung 1937 weiter als Grenzgängerin nach Schmiedeberg und Kurierin in verschiedene mitteldeutsche Städte tätig zu sein. Diese Konfrontation mit der nationalsozialistischen Verfolgungsinstanz war eine schockartige Erfahrung, die dann zudem noch durch die drohende Sanktion einer nachweislichen Gegnerarbeit an Kontur gewann. Man war noch einmal davongekommen, aber zu diesem Zeitpunkt, der Schock saß tief, befürchtete man, dass einmal alle Leipziger hochgehen werden, und man betrieb daher, allerdings erfolglos, die Verlegung der Geschäftskommission nach Chemnitz bzw. Dresden. Götzes Nachfolger wurde Richard Tiede, aber die extensive Tätigkeit der Geschäftskommission ist ab 1935 rückläufig. Offenbar fuhr Tiede die Arbeit der Geschäftskommission herunter und verlagerte sie in den regionalen Rahmen der früheren Provinzialarbeitsbörse Sachsen zurück. Gleichwohl existierten nach wie vor Kontakte nach dem Rheinland, Thüringen und Berlin. Jetzt habe ich eine ganze Weile über die vagabundierende Geschäftskommission gesprochen, und nun ist aber eine anarchistische Bewegung keine Kopfbewegung, keine zentralistische Bewegung, sondern immer eine föderalistische Bewegung. Und so war es auch normal, dass unabhängig von der Vagabondage der Geschäftskommission einzelne Funktionäre auf der lokalen Ebene schon in der Anfangsphase der Illegalität damit begonnen hatten, ihre regionalen Kontakte zu reorganisieren, sodass auf diese Weise drei geografische Schwerpunkte der FAU im Untergrund entstanden waren. Das waren zum ersten die mitteldeutsche Gruppe von der sächsisch-thüringischen Grenze bis an die Ost- und Nordsee. Das waren zweitens die westdeutsche Gruppe längs des Niederrheins und des Mittelrheins, und drittens die südwestdeutsche Gruppe unter anderem mit Stützpunkten im Rhein-Main-Gebiet, Kassel im Raum Mannheim, Ludwigshafen, Stuttgart, Göppingen, Heilbronn. Daneben existierten Inseln des Widerstandes in Fürth, Nürnberg und Oberschlesien. Und dieses Netz knüpften vor allem die Kassierer. Und es ist nicht verwunderlich, dass es gerade die Kassierer waren, kannten sie doch durch ihre Tätigkeit sowohl die Funktionäre als auch die Basis der Bewegung genau. Es war eigentlich nicht üblich, dass jeder immer zu den Gruppenabenden kam. Wer nicht kam, wurde von den Kassierern aufgesucht. Man kassierte ab, brachte die Zeitung und sprach natürlich auch über Gott und die Welt. Und daher kannte man sich. Gegenseitige Besuche und Aussprache wirkten auch nach 1933 organisierend, und so gelang es in Leipzig beispielsweise in den Jahren 33 bis 35 75%, zuletzt noch 50% der Genossinnen und Genossen zu erfassen. Dazu kamen regelmäßige lokale, regionale und überregionale Treffen, und man konnte die Aktivitäten koordinieren. Und dass die Anarchisten und Anarchosyndikalisten in die ersten Monate der nationalsozialistischen Herrschaft ohne größere personale Verluste überstanden hatten, hatte teils organisationsspezifische Gründe, teils hingen sie mit den Prioritäten der Verfolgungsinteressen zusammen. Es war einfach die Beschränkung auf das vertraute Milieu und die konspirativen Methoden, die den Erfolg in den ersten Jahren erklären. Unbelastet von einem schwerfälligen bürokratischen Apparat, hatte die Organisation, deren innere Koordinationslinie stärker durch persönliche Verbindungen gewährleistet wurden als durch ein Netz hierarchisierter Kommunikation und Apparatstrukturen, eher eine Chance, sich den Zugriffen der Gestapo eine Zeit lang zu entziehen. Das ist dann nebenbei. Die verschiedenen Oppositionsgruppen in der DDR waren immer dann erfolgreich, wenn sie genau nicht das machten, was eine zentralisierte Organisation auszeichnet. Wenn man sagt, ich fahre morgen nach Rostock, ging man den nächsten Tag auf den Bahnhof und fuhr nach Chemnitz. Das brachte Verwirrung rein. Also immer wieder, oder wenn man persönliche Leute anrief, wenn man also nicht zu starre Organisationsschemata am Kopf hatte. Hinzu kam bei den Anarchosyndikalisten der 30er Jahre noch ein positiver, in seinen Auswirkungen freilich nur indirekt wägbarer Aspekt. Unter den anarchosyndikalistischen und anarchistischen Militanten gab es praktisch keine Überläufer zum Nationalsozialismus. Das wirkte nämlich demoralisierenden Strömungen ebenso entgegen wie die Tatsache, dass die Gruppen von vornherein mit einer langen Dauer der nationalsozialistischen Herrschaft rechnen. Und zwischen den Beteiligten bestanden enge persönliche Kontakte. Es war eine quasi familial orientierte Gruppenformation, der ja schon in der Weimarer Zeit eine hohe Integrationskraft zukam, und der anarchosyndikalistische Widerstand schloss damit direkt an eine Organisationspraxis in der Weimarer Republik an. Dezentrale, basisverbundene Arbeit, Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit in den Gruppen waren eingeübte Praxis. Und die Verkehrsformen und Örtlichkeiten einer solchen Häuslichkeit entzogen sich gemeinhin der öffentlichen Ausspähung. Zwischen generationell und familial abgesicherte Milieukerne, Mutter, Vater, Kind, Onkel, Tanten, stellten das personelle Gerüst, garantierten Kontinuität, waren Rekrutierungsfeld. Die größten Aktivitäten entfalteten die Anarcho-Syndikalisten zweifelsohne im Jahre 1934. Die Organisationsstruktur war stabil, das Verbindungsnetz war ausgebaut. Neben die Flugblattherstellung und Verbreitung, die ja bereits 1933 praktiziert wurde, gesellte sich nun auch verstärkt die Herausgabe eigenständiger Zeitschriften. Mannheim-Ludwigshafen, Fanal sowie der Hessische Landbote. In Stettin die Solidarität. In Dresden eine Mai-Zeitung. Aber wohl den längsten Verbreitungsgrad und den längsten und den größten Verbreitungsgrad und den längsten Bestand in Deutschland erreichte die soziale Revolution, die zwischen 33 und 35 in Leipzig hergestellt wurde und von der 8 Ausgaben nachweisbar sind. Die erste noch im Format DIN A4 auf Wachsmatrize gefertigte vierseitige Nummer firmierte unter dem Titel Der Syndikalist. Die folgenden wurden auf fotografischem Wege miniaturisiert und vervielfältigt. Die Auflage betrug immer etwa 200 Exemplare, die in den Leipziger Stadtteilgruppen zirkulierten und nach dem Lesen wieder eingezogen wurden. Einzelne Exemplare gelangten über den mitteldeutschen Raum hinaus auch in anderen Teilen Deutschlands zur Verbreitung. Wie das geschah, davon vermittelt einer der Kuriere ein plastisches Bild. Er sagte, ich war zweimal bei Willi Schröers in Delmenhorst. Wenn ich nicht irre, habe ich ihm auch 34 die soziale Revolution gebracht. Ich fuhr von meinem Bruder Max dahin. Zuvor war ich per Rad in Leipzig, holte mir die Zeitung, versenkte sie im Rahmen meines Fahrrades und brachte auch einige Exemplare nach Hamburg. Die Redaktion der Zeitschrift lag in den Händen Nante Götzes, der auch viele Beiträge schrieb, der in Leipzig privatisierende Gerhard Wartenberg, mit dem Nante eine jahrelange enge Freundschaft verband, steuerte konspirativ abgedeckt ebenfalls Artikel bei. Wartenberg war einfach ein Glücksfall. Er besaß seinem Charakter und seiner theoretischen Einsichtsfähigkeit nach ein beträchtliches Format. Die Herstellung der Zeitschrift oblag dem Lithografen Brauner und nach dessen Emigration dem Tischler Heinrich. An der Herstellung und Verbreitung beteiligt waren auch Anna, die neunjährige Annemarie, Elli, Irmer und Waldemar Götze. So wurde die Wohnung von Anna Götze in der Sigismundstraße 6 in Leipzig zu einer logistischen Kernzelle anarcho-syndikalistischen Widerstandes. Zahlreich sind auch die Beispiele praktischer Solidarität, wie die materielle und ideelle Unterstützung der Familien von Verfolgten oder Hilfen bei der Flucht ins Ausland. Bis 1936 wurden an alle Familien von Inhaftierten wöchentlich eine Unterstützung gezahlt. Und wäre das bekannt geworden, hätte das Konzentrationslager bzw. Zuchthaus geheißen. Im Untergrund kam es zuweilen zur Zusammenarbeit mit anderen Arbeiterorganisationen, so beispielsweise in Leipzig mit der SAPD, doch es blieb bei sporadischen, manchmal zufälligen, häufig milieugebundenen Kontakten. Einzelne, die von der Entdeckung ausgenommen blieben oder die in organisationsschwachen Räumen wirken, hatten aber oft keine andere Möglichkeit, als sich einer anderen Organisation anzuschließen. Wenn man genauer bei den einzelnen Mitgliedern anhebt, dürfte man noch einige interessante Details entdecken. Ende 1934 gelang es der Gestapo über Darmstadt in die illegale Organisationsstruktur der FAUD im südwestdeutschen Raum einzudringen und die zwischen Dezember 1934 und Mai 1935 stattfindenden Verhaftungen schalteten das südwestdeutsche Netz ab. Und es wurde der erste Prozess vor dem Volksgerichtshof gegen Anarchosyndikalisten geführt. Der Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges 1936 belebte noch einmal die Widerstandskreise. Aber den Verfolgungsinstanzen blieb dieser durch die Ereignisse in Spanien ausgelöste Aufschwung des innerdeutschen Widerstandes nicht verborgen. Ihre Aufmerksamkeit konzentrierte sich merklich auf die Anarchosyndikalisten. Das Gestapo in Berlin erließ ein Rundschreiben, die gefährlichen Anarchisten zu benennen und sie unverzüglich dem Gestapo mitzuteilen. Daraufhin ein Rundschreiben, das an alle Stapo-Leit- und Stapo-Stellen des Reiches gerichtet war. Daraufhin führten sie die Liste aller Anarchosyndikalisten an, die in ihren Parteien aktenkundig waren. Im Dezember 1936 verhaftete die Gestapo die Gruppe in Mönchengladbach. Innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten folgten im Rheinland die Festnahmen Schlag auf Schlag. Insgesamt 88 Anarchosyndikalisten wurden vor Gericht gestellt und in 2 Prozessen im Januar, Februar in Duisburg verurteilt. Auch im mitteldeutschen Gebiet, der letzten noch verbliebenen großen Region, verstärkte die Gestapo ihre Verfolgungsanstrengungen. Die Ermittlungen führte die Leipziger Staatspolizeistelle im Auftrage des Volksgerichtshofes und des Geheimen Staatspolizeiamtes zentral. Und die Ermittlungen führten auch in Chemnitz, Leipzig, Berlin, Dresden, Bitterfeld, Naumburg, Teuchern, Magdeburg, Stettin, Sömmerda, Gera, Gotha, Greiz, Zwickau, Auerplauen, Gelenau und Erfurt zu Festnahmen, die sich dann bis in das Jahr 38 erstreckten. Eine Verhaftungswoge, die faktisch bis in das Jahr 89, also die 37, 38, teilweise auch 39, eine Welle von Prozessen evozierte, in denen 110 Anarchosyndikalisten verurteilt wurden. 8 davon erhielt man für besonders gefährlich, dass man sie direkt vor den Volksgerichtshof zerrte. Für viele von ihnen begann nach der Verbüßung der Strafen, es wurde keine Todesstrafe ausgesprochen, zumindest noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Die höchste Strafe waren 15 Jahre Zuchthaus. Für viele von ihnen begann nach der Verbüßung der Strafe ein Weg durch die Konzentrationslager. Einige wurden in Strafbataillone gesteckt. Viele blieben unter Gestapo-Überwachung. Man kann sagen, dass 37, 38 der Widerstand durch Gruppen, die illegal an Strukturen der anarchosyndikalistischen Organisation anknüpften, von der Gestapo weitgehend zerschlagen worden war. Exil und innerdeutscher Widerstand, jedenfalls der, der übrig blieb, war nunmehr ausschließlich auf sich selbst geworfen. Und die von der Verhaftungswelle ausgesparten Anarchosyndikalisten gingen dazu über, nur noch informelle, lose, meist auf privaten Kontakt beruhende, unstrukturierte Kreise zu bilden, in denen sporadisch Informationen ausgetauscht wurden. Man erkannte in pragmatischer Nüchternheit die Risiken eines wenig erfolgversprechenden Märtyrertums und versuchte in passiver Resistenz das Überleben der Bewegung und ihres Gedankengutes zu sichern. Es ging immer um Bewahrung der Tradition, der Gesinnung und des Zusammenhaltes. Es war eine Überlebenskultur, eine Ethik des Durchhaltens, des Ausharrens. Der Kriegsausbruch verschlechterte die Bedingungen für die Aufrechterhaltung der informellen Kontakte. Dadurch Einberufungen, Betriebsverlagerungen und Evakuierungen, Verbindungen unterbrochen wurde. Durch die Besetzung der Nachbarländer Deutschlands fielen manche ins Exil geflohene Widerstandskämpfer in die Hände der Nationalsozialisten und dies löste einen neuen, zum Teil nachholenden Repressionsschub auf. Die waren also nur noch in informellen Gruppen da. Und dies bedeutete aber für die Überlebenden eine wichtige Rückenstärkung und ermöglichte ihnen häufig überhaupt erst den eigenen Anschauungen treu zu bleiben. Und die Verhaltensweisen der in diese Gesinnungsgemeinschaften Eingebundenen reichten von der keineswegs ungefährlichen Rettung von Materialien über Meckern und Äußerungen, die als staatsfeindlich oder ein Krieger als Wehrkraft zersetzend verfolgt wurden, über gelegentliche Flugblätterverbreitung bis zur Hilfe für politisch Verfolgte. Das Entscheidende war aber auch eher der Akt des positiven Handelns mit dem Ziel des Überlebens. Eine systematische Erfassung dieser keineswegs zu vernachlässigenden Verhaltensweisen gestaltet sich ja immer ungleich schwieriger, da sich in den Verfolgungsakten immer nur der von der Gestapo entdeckte Widerstand niederschlägt. Nur das, was in Verhören zugegeben werden musste, und Organisationszugehörigkeiten dort, wenn man überhaupt, nur am Rande erwähnt werden. Man hat also genau in der Zeit ab 38 von einer beträchtlichen Dunkelfeld auszugehen ohne die verbleibende Restgröße jeweils jedoch exakt bestimmen zu können. Exil und Widerstand waren trotz zeitweise sehr enger korrelierender, also aufeinander angewiesener Beziehungen, autonome Handlungsebene. Bis 1938 emigrierten etwa 66 Mitglieder anarchistischer und anarchosyndikalistischer Organisationen sowie deren Ehefrauen bzw. Partnerinnen. In der Regel waren die der anarchistischen Internationale angeschlossenen Schwesterorganisationen vor allem in Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Spanien die erste Anlaufstelle der Refugees. Für die überwiegende Mehrheit dieser Emigranten galt, dass sie sich nicht so sehr als Teil des deutschen Exils, sondern vielmehr als Teil einer internationalen Bewegung der Familia Libertaria verstanden. Sie hatten Deutschland wohl als Vertriebene hinterlassen, nicht aber, um verloren und zugehörig ein Flüchtlingsdasein zu führen. Überall gab es für sie Aufgaben und es würden immer wieder Aufgaben geben, dort, wo sie auf Freunde, Genossen stießen. Deshalb wirkten sie im Exil aufkommenden Ermüdungserscheinungen und Ansätzen von Psychosen aus Funktionslosigkeit entgegen und sahen sich als Aktivisten, denen unter den Forderungen geschichtlicher Ereignisse nur verschiedene Standorte gegeben sind. Und es ist in der Tat so, dass sie in der Regel Mitglied der jeweils nationalen anarchistischen Organisationen wurden, um weiterzuarbeiten. In Amsterdam bildete sich im Sommer 1933 ein Auslandsbüro der FAU und bis Mitte 1934 kamen Parallelgründungen in Barcelona, Stockholm und Paris hinzu, überall Städten, wo deutsche Anarchosyndikalisten emigriert waren. Im Mai 1934 wurde das Amsterdamer Büro offiziell als Zentralstelle autorisiert. Die vier von mir genannten Gruppen trugen auch die Neuherausgabe der Publikationsorgane der FAA. Die Schläge gegen die anarchosyndikalistische Bewegung in Deutschland waren gleichwohl nicht das Ende der Bewegung, denn die Kontinuität setzte sich zum einen ja partiell in einer lokalen Widerstandstätigkeit bis in das Jahr 1945 hinein, freilich abgeschlossen und ohne Verbindung zu den Kameraden im Ausland fort. Die Mehrzahl dieser Emigranten ging bei Beginn des Spanischen Bürgerkrieges nach Barcelona und integrierte sich auf drei Ebenen. Erstens beteiligten sie sich an der Überwachung der ortsansässigen Repräsentanten des Naziregimes sowie an der Besetzung deutscher Institutionen in Barcelona und gaben verschiedene deutschsprachige Periodika, Agitationsbroschüren und das berühmte Schwarz-Rot-Buch heraus. Zweitens wurden deutsche Anarchosyndikalisten unmittelbar mit leitenden Funktionen in der CNT und der FAI beauftragt, die quantitativ bedeutsamste Integrationsform in die spanischen Zusammenhänge war jedoch drittens die Einreihung deutscher Anarchosyndikalisten und Anarchisten in die anarchistischen Milizen und die Arbeiterpolizei. Unter den Auswirkungen der stalinistischen Verfolgungen nach den Mai-Ereignissen von 1937 in Barcelona, der demoralisierenden Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg, inneren Friktionen und äußeren Einflüssen ging die Einheit der deutschen Anarchosyndikalisten im Ausland nach 1938 verloren. Man versuchte dann nochmal über die Stockholmer Gruppe, in der Helmut Rüdiger, wie vordem schon in Barcelona, die Integrationsfigur war, die Gruppen zusammenzuführen und die Widerstandsaktivitäten während des Krieges zu koordinieren. Das gelang weitgehend nur in Schweden. Dort ist die Einbeziehung einer kleinen Gruppe deutscher Anarchosyndikalisten nachweisbar, die seit Spanien Kontakte zur Internationalen Transportarbeiterföderation hatten. Durch die Okkupation der Nachbarländer Deutschlands fielen 21 ins Exil geflohene Widerstandskämpfer in die Hände der deutschen Besatzer und wurden bis Kriegsende in Konzentrationslagern und Zuchthäusern inhaftiert. 29 Emigranten überlebten das Kriegsende im Exil. Das Schicksal anderer ist noch unbekannt. Wenn man nun fragt, ob der anarchosyndikalistische Widerstand eine grundsätzliche Neukonzeption für ein nachfaschistisches Deutschland erarbeitet hat, so ist diese Frage zunächst mit vermutlich nicht vage zu verneinen. Nichtsdestoweniger ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es waren vor allen Dingen Rudolf Rocker, Helmut Rüdiger, Augustin Suschi, Fritz Detmer und Fritz Lino, in deren nachgelassene und bislang nicht aufgearbeiteten Briefen, Notizen und größeren Schriften sich entsprechende Überlegungen und Konzepte finden lassen. Fest steht jedenfalls, dass man nach der Befreiung eine grundlegende Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft erwartete, und diese ungebrochene Erwartung belegt die Fortexistenz einer freiheitlichen sozialistischen Zukunftsperspektive, die überhaupt erst die langfristige Widerstandshaltung motivieren konnte. In den Nachkriegsjahren suchten die überlebenden Anarchosyndikalisten und andere antiautoritäre Sozialisten wieder Verbindung zu knüpfen und einen neuen Kommunikations- und Organisationszusammenhang herzustellen. Die Bemühungen in Hamburg, Darmstadt, Mülheim-Ruhr, Zwickau-Berlin und anderen Orten führten 1947 zwar zur Gründung einer für alle Besatzungszonen gedachten anarchosyndikalistisch geprägten Föderation freiheitlicher Sozialisten, vermochten jedoch in keiner Weise die überalterten Kräfte des antiautoritären Lagers, die durch Faschismus, Stalinismus und Krieg stark gelitten hatten, zusammen. Eine schleichende personelle Auszehrung war die Folge. 1948-49 überkam die sowjetische Besatzungszone eine Verhaftungswelle anarchosyndikalistischer und anderer antiautoritärer Militanter, sodass die FFS die SBZ und mit ihr später die DDR als verlorenes Terrain betrachtete. Noch bis 1961 nachweisbare informelle Verbindungen wurden schließlich durch den Bau der Mauer fast völlig unterbunden. Die FFS brachte mit der 1949 bis 1953 erscheinenden Zeitschrift Die Freie Gesellschaft, einen Verlag gleichen Namens und der wiedergegründeten Gilde Freiheitlicher Bücherfreunde zwar noch eine beachtenswerte Kommunikationsplattform zustande, doch diesen Wiedergründungsversuchen blieb der dauerhafte Erfolg versagt. Sie scheiterten bis Mitte der 50er Jahre. Und der sogenannte Neoanarchismus im Gefolge der 68er Ereignisse fand dann auch ohne die bisherigen Militanten statt. Vielen Dank, soweit. Also zweimal ziemlich stark den Begriff Militanz eben halt hervorgehoben und gerade eben halt so, was bei mir den Eindruck hervorgehoben hat, dass eben halt Anarchisten gleichzusetzen ist mit Militanz halt und oder Anarchismus gleichzusetzen mit Militanz. Nicht gleichzusetzen, aber eben halt doch eine sehr starke Verknüpfung dazwischen. Wie ist das zu sehen? Ist das so? Oder gibt es eben halt auch Anarchisten, ja, die eben halt sich gegen Gewalt aussprechen? Ja, aber das hat ja erstmal ursächlich, der Begriff der Militanz heißt ja erstmal nichts anderes als kämpferisch oder kämpfer. Und ich gebrauche das Synonym manchmal, Militanter, wie Synonym für Anarchosyndikalisten, also für einen Aktiven. Und es hat erstmal auch nichts damit zu tun, dass das für oder gegen Gewalt ist. überhaupt nicht. Also ich gebrauche das eher synonym. Vielleicht muss ich da mal vielleicht darüber näher nachdenken, ob ich das nicht zu häufig mache. In der Gesellschaft wird Militanz mittlerweile ziemlich ja, mit Gewalt. Ja, in dieser Gesellschaft wird Militanz mit Gewalt zusammen. Aber das ist natürlich semantisch falsch. Das heißt, man ist immer wieder gezwungen, Sprachpflege zu betreiben. Jetzt weniger bei mir, sondern in der Gesellschaft, wo ja auch Anarchie gleichgesetzt wird mit Terror, mit putschistischem Terror, mit dem Rausch der Zerstörung, um der Herbeiführung irgendwie eines Molotow-Cocktails beizuwohnen oder so. Das hat aber etwas mit der kultursoziologischen Ausdeutung des Begriffes zu tun. Und so geschieht es wahrscheinlich auch im Kopf, dass wir Militanz gleichsetzen mit Gewalt, mit Steine werfen, mit Brechung des Gewaltmonopols der Polizei und so weiter und so fort. Das hat also bei mir damit überhaupt nichts zu tun. Militanz ist einfach nur einer, der aktiv seiner Weltanschauung folgt, ohne nun Leute zu verletzen. Ich habe nicht umsonst den Götze zitiert, warum er sich in den Kampf gegen den Nationalsozialismus eingereiht hat. Es ging ihm um die Bewahrung des deutschen Kulturerbes, sagte er, und es ging ihm um Menschenrechte. Und ihn bezeichne ich als einen Militanten. Also in der Verfolgung seiner Ziele, ein kämpferischer, also keiner, der sich passiv irgendeiner Situation ergibt, sondern aktiv versucht, eine Situation zu ändern. Das ist mein Begriff von Militanz. Wobei es ja mit den Kultur auch doof ist, weil es gibt ja speziell keine deutsche Kultur. Ist ja auch nicht existent, ja, aber nie existent. Ja, es ist halt eine Vielfalt, aber es ist seine Begründung gewesen. Natürlich eine Begründung, die er 1955 geschrieben hat. Er musste ja, er ist ja in Schweden, man muss vielleicht zur Geschichte sagen, er hat das geschrieben für die schwedischen Behörden. Ja, weil es ging um Einbürgerungsgeschichten und er musste nachweisen, warum er aus Deutschland weg ist und warum er Widerstand geleistet hat gegen die Deutschen, denn die Schweden hatten zu diesem Zeitpunkt unter dem Deckmantel ihrer Neutralitätspolitik ja schon fast eine Kooperation mit Deutschland. Es gab Auslieferungen und dergleichen mehr. In den 30er Jahren vor allem. Und der zweite Teil deiner Frage, natürlich gibt es und gab es Anarchisten, die sich dezidiert gegen die Anwendung von Gewalt ausgesprochen haben. Und das ist interessanterweise vor allen Dingen in der Zeit nach der Novemberrevolution, nach 1918-19 der Fall gewesen. Da gab es eine wahnsinnige Debatte in den anarchistischen Gazetten, namentlich im Freien Arbeiter, der Zeitschrift der Föderation der kommunistischen Anarchisten, um die Gewaltlosigkeit. Die Leute waren einfach des Blutvergießens im Kriege müde gewesen. Die Leute waren müde der Gewalt in der Revolution, obwohl so gewaltig war die Novemberrevolution gar nicht. Aber es floss auch Blut. Es gab Tote. Und das hat mühsam damals zu dem empörten Aufschrei in der Festung Niederschönefeld, in der er im Gefolge der Ereignisse in der Niederschlagung der Münchner Räterepublik gelandet war, zu der empörten Aufschrei veranlasst, ich sehe nur noch gewaltlose Anarchisten, in welcher Organisation bin ich? Das heißt, er hat natürlich auch wieder eine andere Interpretation gehabt. Aber es gibt quasi auch im Anarchismus eine Tradition eines gewaltlosen Anarchismus. Es gibt eine Tradition von Anarchisten, die quasi an der Bergpredigt orientiert sind, die sogenannten Tolstoyaner, die sogenannten christlichen Anarchisten. Teilweise nannten sie sich auch christliche Revolutionäre. Gregor Gock, der spätere König der Vagabunden, gehört in gewisser Weise dazu. Und wenn man so will, reklamiert heute die noch existierende Föderation der Graswurzelgruppen, also die Völker, reklamiert dieses Erbe. Es gab eine sogenannte Gandhi-Gruppe in Deutschland in den 20er Jahren, die wiederum auf die Tradition des Gandhiismus oder Gandhis Überlegungen versuchten nutzbar zu machen, auch sehr dezidiert gewaltlos. Aber wenn ich Militanz meine, meine ich nicht automatisch Gewalt, meine ich nicht Steine werfen, sondern einen Menschen, der aktiv etwas tut, um seine Situation zu verändern, zum Positiven zu bringen und die Situation seiner Mitmenschen. Anarchisten zeichnet ja immer aus, dass sie ja nicht ausschließlich etwas für sich selbst tun. Sie sind womöglich die freiesten und zugleich altruistischsten Menschen, die mir hier untergekommen sind. Also jetzt immer wieder, auch aus der Erfahrung, ich habe ja viele Interviews geführt mit Anarchisten, jetzt sind viele tot, wo sich dieser Ausdrucks, dieser Eindruck sehr plastisch herstellt. Und dieses Gefühl, wirklich mit freien Menschen zu tun zu haben, die auch eine freie Sprache pflegten. Aber Militanz würde ich nie versuchen, so kulturell einzudampfen, wie es heute neudeutsch geschieht. Das bei mir bedeutet eigentlich Anarchismus, dass ich alles tun kann, solange ich keinen anderen schade. Und da setze ich voraus, dass ich auch keine Gewalt anwende. Ja, es gibt eine schöne Äußerung eines amerikanischen Friedensrichters. Die Reichweite deiner Fäuste ist durch die Nase deines Gegenübers begrenzt. Ja? Also weiter geht's nicht. Das sagt es eigentlich wunderbar in wenigen Worten. Vielleicht kann man auch, ich weiß nicht, um das jetzt einzuordnen, diesen Begriff Militant, es ist halt das Gegenstück dann zu Opportunismus. Dass man eben halt genau sich nicht opportun verhält, sondern eben halt seinen Idealen vollständig folgt. Ja. So würde ich es jetzt aufnehmen. Man ist nicht angepasst. Ja. Nicht angepasst, ja. Genau. Genau, das ist ein wenn man so will, ein neuen Konformist. Dann kann ich es jetzt besser einordnen. Es hat natürlich mal was mit Rebellion zu tun. Auch das ist für mich etwas Positives. Eine rebellische Art. Es hat etwas mit der Idee des Michael Kohlhaas zu tun, ein Unrecht zu beseitigen, auch wenn ich selbst dabei Schwierigkeiten erleide. Es gibt auch nicht umsonst in der Literatur den Vergleich von Michael Kohlhaas mit den Anarchisten. Eigentlich seien die Anarchisten direkte Nachfahren Michael Kohlhaas. Also diese berühmte literarische Gestalt. Ja, ich habe es sogar vergessen. Wer sie... Kleist, ja genau. Ich würde sagen, Keller. Kleist, der Frankfurter würde ich sagen. Kleist, also Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas, die Geschichte, diese Anekdote, die er da hat. Das ist eigentlich, die steht, wenn man so will, pars pro toto, auch für Anarchisten. Und in dieser Tradition haben sich beispielsweise die von mir eingangs erwähnten Benner-Brüder gesehen, namentlich Fritz Benner. Er hat immer wieder gesagt, ich bin Michael Kohlhaas, ich lebe wie Michael Kohlhaas. Es geht um Recht und es geht um Gerechtigkeit. Für mich und für andere. Das ist das Problem. So, der Begriff anarchistisch selber wird ja auch heutzutage auch beschrieben, libertär, ne? Oder ja. Freiheitlich. Ja. Das kennt man schon länger. Ne? Freiheitlich, Sozialistisch. Aber das Libertär, das ist doch auch erst ab den 60er, 70er Jahren in Verwendung dran. Ne? Das ist eigentlich, ja, das ist in Abgrenzung. Der Einmeischung des Begriffs anarchistisch als Synonym für terroristisch hat man versucht, Abgrenzung zu schaffen. Es hat sogar zur Diskussion geführt, dass manche Anarchisten der Meinung waren, es war überhaupt ein fataler Irrtum, uns jemals als Anarchisten zu bezeichnen. Wir sind Libertäre, wir sind Freiheitssucher. Und es ist nicht ganz so verkehrt, darüber nachzudenken, weil Freiheit die zentrale Kategorie von Anarchisten ist. Es ist ja im Prinzip auch der letzte Satz von Marx. Ist ja eigentlich ein anarchistisches Credo, und zwar der letzte Satz vom Kommunistischen Manifest. Ist ein anarchistisches Credo, wo er dann sagt, wir arbeiten darauf hin, jene Assoziation von Menschen zu schaffen, worin die freie Entwicklung eines jeden Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das ist im Prinzip, was mich immer, das habe ich zu DDR-Zeiten immer schon gesagt, das ist Anarchist. Es ist anarchistisch. Und interessanterweise sagten dann Leute wie mancher berühmte Schriftsteller wie Stefan Handy, er hätte das nie so gelesen. Er hat das also immer mit einer gewissen Scheuklappe gelesen und er hat das nie so verstanden. Und das ist aber dezidiert. Die ist da drin. Und genauso passiert es mit diesen Begriffen Militanz, mit dem Begriff des Anarchisten, das eben dazu führt, dass Anarchisten damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und nicht umsonst hat der Stohwasser sein letztes Buch unter dem Titel gestellt, Freiheit pur. Es geht Anarchisten immer um Freiheit. Aber immer um eine Freiheit, die durch die Nase des anderen begrenzt ist. Nicht Freiheit um seiner selbst willen, sondern um seiner selbst willen und um der anderen willen. Ohne ihn etwas aufzuzwingen. Das ist immer diese Schwierigkeit. Obwohl der Begriff anarchistisch war ja, sagen wir, Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht so denunziert, wie es jetzt ist. Ne? Deshalb ist natürlich die ermöglichte Frage irgendwie, man hätte sich von vornherein nicht so nennen dürfen. Ich habe kurz nach der Wende habe ich ein Rätselbuch aus dem Westen gefunden und da stand drin, was ist Anarchismus? Und als Antwort stand ein schöner Traum der Menschheit, der nie wahr sein wird. Ja, aber das ist auch sehr interessant für ein westdeutsches Buch, wo ich es eigentlich ganz anders erkenne. Es ist einfach, mit dem Begriff Anarchismus ist man in Deutschland auch besonders geschlagen. Dieser Begriff des Anarchismus ist in die Dunkelheiten des Wissens verbannt worden. Und es hat letztlich etwas damit zu tun mit der terroristischen Periode, mit der bleiernen Zeit der 70er Jahre. Die RAF hat sich aber nie als anarchistisch dargestellt. Aber sie wurde so bezeichnet. Ja, das ist ja das Problem. Anarchismus ist immer mehr zu einem kulturkritischen Begriff geworden, zu einem Modewort geworden. Und ich kann mich selbst an Äußerungen des eitlen Gnoms der PDS erinnern. Man möge mir verzeihen, dass ich das so sage. Der da sagte, oh, wir haben dann bald Anarchie und das sei, davor bewahr uns Gott. Ich denke mal, es kommt daher, dass irgendwelche Idioten irgendwann anfingen, Anarchismus als Chaos einfach zu definieren und dann war es das. Von da an ging es los. Es ging los. Man hat ja, der Landauer sprach ja davon, Anarchismus heißt die Freiheit der Ordnung schaffen. Ja? Ich finde ja Bakunin das dran schuld, weil er wollte ja immer das Chaos, er wollte aus dem vernichten. Das, was entstanden ist, wollte er vernichten, um Neues entstehen zu lassen. Das findet man bei Rocker schon wieder nicht mehr. Rocker in den 20er Jahren sagt, es ist alles Mist, die vorhandenen Institutionen erst zu zerstören. Wir müssen sie übernehmen, wir müssen sie umformen, wir müssen eine Reihe von Institutionen zunächst leben. Das hat er natürlich, um der anarchistischen Orthodoxie nicht zur Last zu fallen, hat er das bei Mühsam in Mühsams Zeitschrift Fanal versteckt. 26 bis 29 gibt es da 5 Artikel, die quasi zu einer Revision, Gang durch die Instanzen. Revision bisherigen anarchistischen Denkens aufrufen und schließlich in der liberalistischen Theorie von Anarchismus münden, die er dann 33 aufschreibt. Ja, Rudolf Rocker. Ach, Rocker. Also wenn man das liest, das Buch Die Entscheidung des Abendlandes, das jetzt unter dem Titel erschienen ist, relativ teuer, unter dem Originaltitel Nationalismus und Kultur. Da finden sich in seinen Nachworten, vor allem in den Themen Probleme unserer Zeit, in diesem Kapitel, findet sich quasi eine liberalistische Version des Anarchismus. Ich halte ich für hochinteressant. Und Helmut Rüdiger hat das ja in weiten Passagen weiterentwickelt, der dann in Schweden lebte, dort Redakteur war, Albeterin war und. Das ist aber nie angekommen. Es ist bis heute nie angekommen in der sogenannten anarchistischen Szenerie. Ist bis heute nicht angekommen. Das ist das Verrückte. Manchmal sage ich, wenn ich so manche Artikel in der FAU lese, manche finde ich toll, manche finde ich rein informativ und manche finde ich finster. Die argumentieren mit den alten Dichotomien der 20er Jahre. Dann ob sich die Welt nicht... Also der alten Gegensatzpaar, sagen wir mal so, der 20er Jahre, als ob sich die Welt nicht weiterentwickelt hat. Sie sind aus diesen Schützengräben der 20er nicht hinausgekommen. Aber die Welt hat sich verändert, hat sich enorm verändert. Und es gibt zumindest im deutschen Sprachraum keine überzeugende Antwort darauf. Es ist nie so mit dem Begriff libertär und so kulturkritisch verfahren worden, außerhalb Deutschlands. Ich habe mal sehr intensiv die gesamte amerikanische Literatur zu dem Thema, die sich also im akademischen Bereich mit dem Thema Anarchismus befasst hat, theoretisch. Da war ich überrascht, wie sie schon in den 70er Jahren, wo das in Deutschland verpönt war, sich mit der politischen Substanz des Anarchismus genähert haben, vorurteilsfrei, offen und interessiert. Und auch gesagt hat, das finden wir interessant. Ja, das sind interessante. Zwar vor allen Dingen aus politikwissenschaftlicher Phase. Ich habe damals nur ein paar Notizen machen können. Also da ist es nie so gelaufen, das ist auch der Zwang in den USA nicht. Man kann sagen, ich bin Anarchist und da passiert mir nichts. Noam Chomsky ist ja, sagt ja, ich bin Anarchist, Wenn der redet, als ich in Washington war, war er angekündigt, ist natürlich teuer, seiner Rede dazu zu hören, aber es sind hunderte von Leuten, die den Saal füllen. Und dann sitzen sie über Monitore noch nach draußen übertragen. Und der ist an diesem renommierten Massachusetts Institute in Boston. Ja? Das ist das Institut, das MIT. Das ist das Institut. Und mir sagte einer seiner Kollegen, Weizenbaum, ein deutscher Jude, der den Computer entwickelt hat, er sagt, er ist stolz darauf, dass er an einem Institut arbeitet, wo trotz anderer Auffassung auch sein Kollege Noam Chomsky arbeiten darf und seine politischen Sachen macht. Er ist ja eigentlich, ist er ja Sprachwissenschaftler.